Kundgabe 3478. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.05.1945. Tröstender Zuspruch aus dem Lichtreich. Nun erklingen dir Worte des Trostes. Ein stärkender Zuspruch aus dem Reiche des Lichtes. In kurzer Zeit schon wirst du die Liebe des himmlischen Vaters erkennen in ihrer ganzen Kraft. Es wird die Wahrheit seines Wortes offenbar werden. Es wird wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein unfassbares Ereignis die Welt erschrecken und die Herzen der Menschen erzittern lassen. Und dann ist die Stunde gekommen, die du verkünden solltest im Auftrag Gottes. Dann erfüllet sich sein Wort zum Leid der Menschen und zur Festigung des Glaubens der Gottgetreuen, die Kenntnis haben von seinem Wort und die Stimme des Vaters erkennen, trotz größter Not. Für die Seinen wird die Not erträglich sein, denn nun offenbart Gott sich so offensichtlich, dass seine große Liebe zutage tritt und die Menschen beglückt, die ihm angehören wollen. Und dann wird kein Zweifel mehr ihre Herzen bangen lassen, sondern ein fester Glaube lässt euch alles ertragen im Vertrauen auf die Liebe und Gnade Gottes. Und dann beginnt eure Mission. Denn so euer Glaube fest ist, werdet ihr auch wirken können für ihn. Ihr werdet reden können ohne Scheu, und es wird euch die Gabe des Redens gegeben werden, so wie ihr für ihn tätig seid. Und dies ist sein Wort, das erneut zur Erde geleitet wird und das euch Kraft geben soll und jeden Zweifel beheben, denn es wird alles geschehen, wie er es durch seinen Geist dir kundgetan hat. Amen.